Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 267. Fluffige Sache. Ja. Oh, sag euch, das wird heute ein Chaos, Netcast, ja, Chaos Uncast Folge, denn ich bin hier mega Stress gerade. Nächste Woche ist das schon mal am Anfang. Kann sogar noch zu größeren Verzögerungen kommen. Das liegt nicht an mir. Ich krieg einen neuen Internetanschluss, also, ne? Ich gebe euch dann noch die Adresse, wenn es Probleme gibt, wo ihr Beschwerdemails hinschreiben könnt. Nein. aber die Themen heute natürlich ganz klar Android M. Ja, der Name ist draußen. News gab's auch ein paar, aber nicht so viele, muss ich ganz klar sagen. Auch hier gilt wie beim bei der Rios Wochensicht, die IFA steht ja vor den Toren und ja, da scheint jetzt noch nicht mehr so viel zu kommen. Ein paar interessante Sachen habe ich aber doch wieder aufgetan. Community war diesmal auch sehr aktiv, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Und die App der Woche natürlich. Ha, sag ich noch nichts dazu. Gut, also Thema Android M. Wie heißt's? Marshmallow. Genau, das was auch sehr häufig gedacht wurde, weil Marshmallow ist ja eine beliebte, ja, Süßspeise, ja. Sehr schön. Und die neue Android-Statue, die wurde da enthüllt. Ein schöner grüner Roboter wie üblich mit einem riesigen Marshmallow. Ja, fast so groß wie der Roboter. Nicht schlecht. Also offiziell Android Marshmallow und auch die Versionsnummer ist bekannt jetzt. 6.0 wird sein, also nicht 5.5 oder irgendwas, was man vermutet hat, sondern Android 6.0 und Marshmallow. Nicht schlecht. Und hier hat man auch gleich wieder eine Grafik. Hier, weiß nicht, ob das von Android Central gemacht wird oder gemacht wurde oder ob das eine offizielle Grafik ist schon. Aber es sieht sehr, sehr schön aus. Der Android mit dem Marshmallow in der Hand. Ha! Tja. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was da alles mit drin ist, aber im Prinzip kennt ihr es ja schon, denn Android M, so hieß es ja die ganze Zeit, das gibt's ja schon eine geraume Zeit als Developer Preview. Erwartet wird der Startübung zusammen mit dem Nexus 5 bzw. Nexus 6 oder gar dem Nexus 9 Tablet im dritten Quartal 2015, was ja schon bald ist. Ja, also ganz so lange wird es nicht mehr dauern. Lange wird es wahrscheinlich dann dauern, bis es bei euch auf dem Smartphone ist, es sei denn, ihr habt ein Nexus-Gerät, dann kriegt ihr das etwas schneller. Erfreulicherweise sogar bei vielen älteren Nexus-Geräten kommt dieses Android M-Update, das ist schon versprochen, sehr, sehr schön. Naja, sind wir ehrlich, das haben wir auch alle erwartet, deswegen hat man ja auch ein Nexus-Gerät, damit man möglichst schnell an Updates rankommt. Auch wenn schon ein paar Ankündigungen, gibt, betreff Android M mit anderen Herstellern, so muss man noch sagen, konkret weiß das natürlich noch keiner, es ist ja auch noch nicht offiziell draußen, aber das wird auf jeden Fall dann bei den meisten Handyherstellern dann doch ein paar Tage dauern, ja, bis das dann letztendlich auf eurem Smartphone oder Tablet eben ankommt. Wie ich hier sehe, auch selbst wenn das schon Ewigkeiten verfügbar ist für euer Gerät, bis es dann OTA ausgeliefert wird, kann das noch Wochen, Monate dauern. Ja, also ich glaube, das ist jetzt schon seit 3 Wochen ist das jetzt schon hier vorhanden, das 5.1.1, und ich habe es noch nicht bekommen aufs Gerät. Was soll der Mist? Ja, also das ist auch immer noch ein Problem. Ich will das jetzt. Ja, und entsprechend könnt ihr euch natürlich darauf gefasst machen, dass es bei Android M nicht anders sein wird. Und ja, Features, wie gesagt, das schenke ich mir jetzt. Das bekannteste wird allerdings wahrscheinlich sein, die App-Permissions, wo ihr jetzt den Apps verbieten könnt, Zugriffe zu haben. Ich hoffe, dass da entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, dass dann die App einfach jetzt nicht nur aufhört zu funktionieren, sondern auch dem Benutzer sagt, warum die App nicht richtig funktioniert. Denn Wie gesagt, wird schwierig sein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Programm installiere, das Zugriff auf GPS haben will, aber man das nicht gleich erkennt, warum will das jetzt GPS haben. Als Benutzer, das weiß man nicht immer, wenn man unbedarfter Benutzer ist, ja. Dann sagt man nein, ja, und dann kann die App eben zum Beispiel gar noch nicht mal die Grundfunktion erfüllen, ja. Zum Beispiel, wenn ich OSM-App installiere, OSM-End, so, der will auf fast alles Zugriff haben, natürlich, weil er auf die entsprechenden Dienste auch zugreifen muss, um eben die Funktionen Navigation, Kartendarstellung, und so weiter auch zugreifen will. Ja. Dann, wenn dann die Leute sagen, nö, das erlaube ich nicht, nein, ich will nicht, dass der meinen Standort kennt, nein, ich will nicht, dass der auf mein Adressbuch zugreifen kann und nein, ich will nicht, dass der Daten auf meiner SD-Karte ändern kann, ja, dann funktioniert die App auch gar nicht mehr. Ja. Und wenn die dann abstürzt oder einfach nicht ihren Dienst tut, das wäre schlecht. Ich hoffe, dass dann doch eine Warnung kommt, ein Hinweis. Also solange die Funktion ausgeschaltet ist, werden zwar keine Daten übertragen, aber man kann auch die App nicht nutzen. Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Also ich meine, also das wird sicherlich noch ein bisschen Kopfschmerzen bereiten, denke ich, mit den App-Permissions, weil da immer sehr skeptisch. Es ist schön, wenn die Leute das entscheiden können, was die App eben für Zugriffe hat, aber es nützt eben nichts, wenn dann die App nicht mehr richtig funktioniert, weil die Leute das nicht verstehen. Oder nicht verstehen wollen, dass dann eben diese App diese Berechtigungen braucht. Naja. Das wird noch den einiger Arbeit auf die Entwickler auch zukommen, das den Leuten vielleicht auch besser zu erklären. Ja. Hier auch die Kontextfunktion für Google Now, das ist das, was mich am meisten interessiert, wie das funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann aktiviert lasse, aber die Kontextfunktion zum Beispiel, ich hab das schon mal in einer früheren Uncast-Folge gesagt, ihr hört jetzt zum Beispiel ein Lied von Katy Perry, ja, und dann könnt ihr auf Google Now einfach sagen, zum Beispiel, wie heißt dieses Lied? Oder ne, wer spielt dieses Lied? Und dann kriegt ihr zum Beispiel gesagt, ja gut, jetzt ist Katy Perry oder wie heißt das Lied? Klar, kriegt er natürlich einen Titel, das geht glaube ich jetzt auch schon. Und dann können auch weitere Fragen gestellt werden, wenn ihr dann zum Beispiel sagt, von wem ist dieses Lied? Und das sagt sie Katy Perry und dann könnt ihr sagen, zeig mir die Biografie. Ja, und dann kriegt ihr eben zum Beispiel die Wikipedia-Biografie von Katy Perry. Ihr sagt nicht, zeig mir die Biografie von Katy Perry, sondern ihr sagt nur, zeig mir die Biografie. Und dann ja, kommt das. Also ihr könnt euch mehr unterhalten und das System erkennt, über was ihr denn eigentlich überhaupt sprecht, so wie es auch normalerweise gesagt wird. Ihr sagt dann bei jedem Satz, den ihr jemand zum Beispiel jemand fragt oder mit dem jemand spricht, sagt ihr den Namen nochmal neu oder das Ding, über das ihr sprecht, nochmal neu. Das wird sich schon ein bisschen komisch anhören. Also da bin ich gespannt. Auch Sachen, die zum Beispiel im Browser oder in den Mails auftauchen, können da dann direkt kontextbezogen gezeigt werden. Zum Beispiel, ihr kriegt eine Mail von Amazon von mir aus, ja, und ihr fragt dann, wie teuer ist das Produkt, ja, bla bla bla. Und dann bekommt ihr halt auch die Preise dann entsprechend passend zu der Mail, wo ihr gerade lest, also in dem Fall dann zu Amazon. Ist die Mail dann zum Beispiel von einem anderen Anbieter, könnte es auch dann sein, dass ihr die Preise von einem anderen Anbieter bekommt, je nachdem, was in der Mail eben genannt wird. Und so weiter und so weiter. Also da bin ich wirklich drauf gespannt. Ja. Übrigens, wer noch so sich den Mund wässrig machen will, wegen Android Marshmallow. Der kann sich auch das nette Video anschauen von Nat and Lo. Ja, das sind zwei Google-Mitarbeiterinnen und die erzählen einem etwas über dieses komische Ritual Chubby Bunny. Ja, müsst ihr unbedingt mal gucken und mal probieren. Ja, es gibt auch vegane Marshmallows, wenn auch schwer zu finden. Ja. Aber Also das will ich doch mal ausprobieren. Ja, also das will ich mal ausprobieren. Da bin ich mal gespannt. Chubby Bunny. Wie kommt man auf sowas? Also es ist bestimmt so ein 20% Projekt, ja. Chubby Bunny. Da hören wir noch was davon. Bestimmt. Ja. Nochmal ganz kurz zu dem Android 6.0. Also das zeigt ja auch, dass es nicht nur ein kleines Wartungsupdate ist, was ich eigentlich vermutet habe, ja, sondern dass es wirklich was Elementares ist. Das ist auch interessant. Und ja, ich bin wirklich mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Die Developer Preview, wie gesagt, ist halt nur eine Vorschau und da wird sich bestimmt noch ein bisschen was ändern daran. Ja. Aber schon jetzt ist es ja doch ziemlich aufregend. Zumindest für die Hardcore-Fans. Gut, ich komme dann mal gleich zu den News. Google hat die Programmiersprache Go auf 1.5 aktualisiert und verabschiedet sich damit von den letzten Resten aus C-Code. Und da sind offenbar alle froh drüber. Warum das beim Uncast jetzt hier auftaucht und nicht in der Rios-Wochensicht, ist ganz einfach. So ganz still und heimlich, oder ohne großes Aufsehen, wurde das einfach für Android auch umgesetzt. Das bedeutet, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, zumindest mal theoretisch, bis das geht, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, für Android und iOS statt über Java mit Go zu programmieren. Ja, also mit noch, wie gesagt, ist noch am Anfang, also mit ein paar Einschränkungen verbunden, aber das ist doch interessant. Ja, es handelt sich also quasi um ein Experiment, ja, wie und ob man mit dieser Programmiersprache auch für Android und iOS-Geräte Sachen entwickeln kann. Ja. Und das ist doch mal eine interessante Geschichte. Ich würde es ja doch wünschen, dass hier mal Java endlich abgelöst wird hier. Das ist ja katastrophal. Naja, also da spare ich mir jetzt jeden Rant weiter drüber. Ich finde es einfach nicht mehr zeitgemäß. Und es ist eine Sicherheitslücke an sich. Aber hier muss ich sagen, Go dann als Alternative. Ach, ich weiß nicht. Ich hätte da ja lieber Python mir gewünscht. Vielleicht aber auch Python schon wieder für die entsprechenden Anforderungen einfach zu alt oder nicht geeignet für Apps zu programmieren. Und ja, aber Go ist halt ein richtiger Exot, ja. Und vielleicht hört ihr das sogar zum ersten Mal darüber, über die Programmiersprache Go. Und da weiß ich jetzt nicht wirklich, ob das ja eine Erleichterung ist, sage ich mal, für die App-Entwickler. Außerdem gibt es ja auch noch keine Tools. Wie gesagt, das ist erstmal ein Experiment, ein Test. Aber ich würde es mir trotzdem wünschen, dass Java abgelöst würde. Ich weiß nur nicht, ob's gut ist, dass es durch Go dann abgelöst wird. Muss mich mal erst in die Sprache ein bisschen reinarbeiten und dann kann ich vielleicht noch mehr dazu sagen. Aber ich glaube nicht, dass ich mit in Begeisterungsstürme ausarte. Dafür habe ich zu viele solcher Sprachalternativen schon mir angeschaut und auch getestet. Und ja, irgendwie komme ich immer wieder auf C zurück. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, ist das richtig? Google lockert die Zügel ab sofort oder eigentlich, also ab demnächst, ein Termin wurde ja nicht genannt, wird hier tatsächlich es nicht mehr erforderlich sein für die Anbieter von Android-Geräten alle Google-Apps drauf zu machen. Davon betroffen sind Google Notizen, Play Books, Play Games, Play Kiosk, oder wie das auch immer heißt, Newsstand, glaube ich, und Google Plus. Diese Programme sind in Zukunft freiwillig und der Hersteller muss die nicht mehr installieren, auch wenn er eine Android-Zertifikation bekommen will. Es ist ja so, dass Android zwar Open Source ist, das AOSP sieht man immer wieder, aber die Sache ist ja die, wenn die Google Apps drauf sein sollen, wie zum Beispiel Gmail oder andere Sachen und vor allem bei Play Store, ja, ganz wichtig, der Play Store, wenn der drauf sein soll, dann geht es nur mit einer Zertifizierung von Google. Soweit so gut, das ist auch vernünftig, meiner Meinung nach, dass keine totale Anarchie herrscht, ja. Und in diesem Paket war bisher drin oder ist auch immer noch so, wer die Lizenzierung haben will, muss Programme installieren von Google. Unter anderem, das bleibt auch weiterhin, zum Beispiel Maps, ja, und Google Now muss zum Beispiel installiert werden, ja, und das Suchwidget von Google, und. Also das bleibt nach wie vor. Gmail natürlich auch, klar. Was aber nicht mehr installiert werden muss, ist eben jetzt dieses Keep, also Google Notizen, Playbooks, Play Games, Play Kiosk und eben Google Plus. Die müssen nicht mehr drauf vom Hersteller. Die sind also optional. Heißt nicht unbedingt, dass die Hersteller das nicht mehr drauf machen. Das heißt nur, dass sie es nicht mehr drauf machen müssen. Ja. Gut. Also, ist das gut oder ist es nicht gut? Ich meine, die Änderungen oder die Programme sind jetzt nicht so extrem, ja, und man sollte eigentlich als normaler Benutzer die auch ganz einfach herunterladen können, ja, und das geht ja auch, also die sind nach wie vor im Store ganz normal verfügbar, man muss sie eben nur nachträglich installieren. Ja, ist das okay? Gibt da Google nicht zu viel ab an, ja, sag ich mal, an Lizenzierungsfreiheiten? Oder sagt ihr, okay, das ist hier mit diesen wenigen Programmen, die jetzt nicht mehr drauf sein müssen, eigentlich uninteressant. Das ist eigentlich das Größte und Interessanteste eigentlich noch das Google Plus, ja, dass das nicht mehr standardmäßig drauf sein muss. Aber gut, ja. Also die Google Apps als Bloatware zu bezeichnen, übrigens, wie hier heise.de gemacht hat, das finde ich absolut bescheuert. Finde ich total daneben. Die Nutzer ärgern sich nicht über die vorinstallierte Bloatware, die, die Google-Apps beinhaltet, sondern das erwarten die Benutzer eigentlich, wenn sie ein Android-Handy kaufen, jedenfalls die normalen Nutzer. Vielmehr ist die Bloatware von den Handyherstellern, die dann meinen, sie müssten jede Funktion, die Google schon bietet, nochmals mit ihren eigenen Müll zu raffen. Ja. Zum Beispiel eben, wenn Gmail drauf ist, dann muss nicht standardmäßig eben noch ein E-Mail-Programm von Firma XYZ installiert sein. Ja. Das verwirrt dann nämlich. Das ist Bloatware. Wenn der Kunde die dann will oder der Benutzer die will, kann er sie sich immer noch installieren. Ja. Und das ist eben hier ein Argument Bloatware, also Entschuldigung, der Hersteller vom Betriebssystem macht keine Bloatware drauf, sondern das gehört zum Betriebssystem. Bloatware können nur die Handyhersteller drauf machen, die Programme installieren, die nicht Teil des offiziellen Betriebssystems sind. Ja? Also da hat Heise wohl wieder gern mal hier Bloatware mit Google wollen unbedingt in Verbindung bringen. Es wird auch angesprochen, dass die EU-Kommission ja eine kartellrechtliche Untersuchung zu Android eingeleitet hat. Möglicherweise auch hier ein Zeichen da an die EU-Kommission, auch in den USA wird das ja diskutiert, dass hier die Zügel etwas lockerer gelassen werden. Vielleicht mussten sie es ganz einfach tun, um das zu zeigen. Allerdings, es sind auch keine maßgeblichen Apps, wie gesagt, außer vielleicht Google Plus. Ja, die wichtigsten müssen immer noch mit installiert werden. Das ist eigentlich auch gut so, weil das ist meine Meinung, ja. Ich finde es ganz richtig so, denn schließlich erwartet man eben auch als Benutzer von einem Betriebssystem was und wer diese Programme nicht will, der soll eben auch kein Android kaufen. Es gibt noch Alternativen, da kann sich vielleicht dann ein alternatives System suchen. Es gibt ja auch die Möglichkeit für andere Hersteller, wie zum Beispiel Amazon hat ja mit seinen Tablets und seinem Phone Fire OS drauf, das basiert auf Android, aber vollkommen im Amazon-Universum. Die haben dann natürlich kein Gmail drauf und so weiter. Also die Möglichkeit bleibt noch bei den Herstellern, so wie es eben die ganze Zeit war. Nur meiner Meinung nach verfälscht das eben das Bild. Wenn ich ein Android-Gerät kaufen will, dann will ich ein Android-Gerät und dazu gehört eben auch die Google-Apps da drauf. Das ist ganz klar. Wer die nicht haben will, der sollte sich vielleicht mal ein alternatives Betriebssystem raussuchen. Ja. Oder dann zumindest das ins Kauf nehmen, dass er die Programme dann eben deaktiviert und die Updates deinstalliert und dann eben das Programm seiner Wahl drauf macht. Aber Bloatware vom, wie gesagt, vom OS-Hersteller, das geht rein technisch nicht. Ja. Das ist keine Bloatware. gut, Project ARA oder ARA. Ja, ich glaube mal, die Amis meinen hier ARA, ja, um hier an das Area anzulegen, ja, oder ARA als Zeitabschnitt, also ein großer Schritt sozusagen, ja, ein Zeitalter, ein neues. Aber ich komme immer auf Projekt ARA, weil es eben den ARA gibt, den Papagei. Ne? Naja, wenn ich mal so die Rückseite von diesen Geräten als manchmal anschaue, dann ist es auch so papageienmäßig, nämlich bunt und knallig. Aber das muss ja nicht sein. Wie auch immer, dieses Projekt wird wohl vor 2016 nicht mehr im weiten Sinne Realität werden. Also es wurde ja angepeilt, dass 2015 in Puerto Rico eben ein spezielles, überschaubares Testgelände sozusagen, ja, eben Projekt ARA hier voll in Funktion gehen sollte, aber das wird jetzt eingestampft vor 2016, darf man nichts mehr erwarten. Gut, ich meine, wir werden es aushalten, denke ich. Es ist meiner Meinung nach immer noch ein Projekt, das wirklich Experimentierstatus hat. Also so könnte man diese Geräte jetzt nicht verkaufen, meiner Meinung nach. Das wäre vermessen zu denken, dass die auch nur im entferntesten vom Markt akzeptiert würden. Von daher denke ich, ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Sobald es auch optisch und auch von den Modulen her vielleicht noch weitergeht mit der Entwicklung, dann wird es dann interessanter. Aber ich hab hier jetzt das Gefühl, das ist immer so Experimentiermodell für Hardwarehersteller. Ja, und naja. Gut. Also 2016 können wir verkaufen, glaube ich. Gell? Ja, Hangouts. Von Hangouts gibt es ja immer mehr Neues. Ihr habt ja letzte Woche schon gehört im Uncast, das Update von Hangouts sieht ganz schön aus, ja, ganz okay. Und jetzt ist auch ein Webinterface aufgetreten, also nicht aufgetaucht, nicht nur einfach dieses, was man da installieren kann über den Chrome-Browser. Ja. Hoppla, das gibt's ja schon länger. Dieses Plugin, aber man kann jetzt bei hangouts.google.com, ja, kann man jetzt Hangouts direkt im Webbrowser benutzen und damit steht es natürlich viel mehr Menschen offen, ja, weiterhin. Und wenn ich mir das hier angucke, dann ist es einfach nur, wenn man mit seinem Google-Account eingeloggt ist, sign in und schon zack hat man hier seine normalen Kontakte, so wie man das gewohnt ist. Ja, man kann hier die Smileys einfügen, man hat auch hier die Stickers, es ist alles vorhanden, wunderbar. Und von daher denke ich, ist das schon eine schöne Geschichte, was hier Google gemacht hat. Das Webinterface ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Man kann hier sogar ein Bild zeichnen. Ja, dass man dann schickt, also Skizze oder sowas anfertigen. Und man hat ja umfangreiche Funktionen. Man kann hier auch speziell nochmal die Settings für dieses Hangouts Web einstellen. Man hat seine Kontaktliste auch. Also ich muss sagen, wunderbar. Man kann übrigens auch telefonieren über Google Hangouts Web, ja, je nachdem den Einschränkungen, die es natürlich in Europa gibt dafür. Aber man kann alles machen und wie gesagt, da werden viele neue Kunden eben angesprochen, denke ich, oder was heißt Kunden, Benutzer, ja, die da dann eben hier das Hangouts eventuell nutzen können. Ich habe auch, das hat mich sehr gefreut, in einer, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube bei Android Police war das, habe ich da gelesen, dass jetzt der Punkt gekommen ist, ja, dass es eben keinen Grund mehr gibt, sowas wie WhatsApp weiterhin zu benutzen. Hier wurde auch dann verglichen nochmal Hangouts mit WhatsApp und Hangouts hatte da also die Nase vorn. Das fand ich sehr, sehr schön, dass das auch mal jetzt nach diesem Update beziehungsweise nach diesem Webinterface hier doch von der Presse mal aufgefasst wird. Und ja, das hätte vielleicht schon ein bisschen früher der Fall sein müssen, aber oh, ich denke, man kann es hier durchaus sagen. Das ist ein schöner Meilenstein für Hangouts, dieses Webinterface und auch die positive Resonanz der Presse ist man, das ist man gar nicht gewohnt, wenn es um Google-Produkte geht, um Hangouts vor allem, ja, immer sehr gescholten, aber hier scheint es wohl doch richtig das getroffen zu haben, was alle erwartet haben. Und damit gibt es eigentlich keinen Grund mehr, wenn jemand Hangouts nutzt oder nicht nutzen will, ja, dann kann das nur noch ideologische Gründe sein, ja. Aber vielleicht kann man dann auch mal die Leute darauf hinweisen, hier, du hast eine der besten Messaging-Apps, die es gibt, auf deinem Handy bereits drauf. Ja, und du kannst von jedem Computer überall her auch im Web benutzen. Ja, jetzt über den Browser. Hangouts gibt es auch für iOS, also ist auch schon kein Argument mehr. Und von daher denke ich mal, ist das doch auf jeden Fall mal ein Versuch wert, die Leute mal darauf hinzuweisen. OnHub. Tja, das war so eine Sache, da habe ich erst gedacht, oh, was ist das? Was ist das? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, irgendein Artikel habe ich da gelesen, die gesagt haben, das ist das Amazon Echo von Google. Das war natürlich Bullshit, ja. Bullshit hier. Das ist ein Wi-Fi-Router, der sehr, sehr einfach sich installieren lässt. Also soll wirklich so einfach sein, das Teil anstöpseln an den Internetanschluss, an Strom, ja, und dann sind es nur noch wenige Einstellungen am Gerät und schon kann man sich damit verbinden. Ihr müsst keine Passwörter mehr eingeben, ihr müsst das Netzwerk nicht mehr suchen. Das Teil, das tut sich sowohl über NFC, Bluetooth und auch über oh Gott, NFC bin ich mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall Bluetooth und dieses, ach, wie heißt es, dieses Ultraschallgeräusche verbindet sich damit mit dem Handy und stellt es so ein, dass ihr drauf zugreifen könnt. Ist das nicht der Wahnsinn? Also Google hat es geschafft, etwas zu machen, was mal wieder so einfach ist, dass es Leute auch benutzen können, die vorher hier einen Techniker kommen ließen, um das Wi-Fi-Netzwerk einzurichten. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber ich muss ganz klar sagen, umhauen tut mich das noch nicht mal im Geringsten. Ne? Nicht mal im Geringsten. Weil sowohl die technischen Daten als auch jetzt hier die Möglichkeiten, was es sonst noch gibt, ist also uninteressant. Das Einzige, was noch interessant ist, ist eben, dass es Bluetooth Smart Ready und Weave ready ist und auch für einen Funkstandard 802.15.4 schon ausgerüstet ist. Das heißt, sehr, sehr, sehr zukunftssicher. Und man wird eben da optimale Verbindungen zu seinen Geräten haben können. Ja, vor allem dieses Bluetooth Smart Ready ist sehr, sehr schön, meiner Meinung nach. Dann eben, wie gesagt, diese Einstellungsmöglichkeit über die Ultraschalltöne, das kommt ja auch schon bei Google Chrome zum Einsatz. Und somit ist auch anzunehmen, ihr habt einfach verschiedene Geräte, ja, da braucht ihr nicht großartig was zu machen. Der Router nimmt mit diesem Kontakt auf, stellt die ein und dann könnt ihr zugreifen über eure Geräte mit diesem Router. Ist genau das, was einige Leute brauchen, was eben Leute brauchen, die technisch nicht sehr begabt sind, sage ich mal. Ja, aber ja, wie gesagt, schon, wenn man das dann liest, die technischen Daten, dass zum Beispiel nur eine LAN-Schnittstelle vorhanden ist, ein LAN-Port ist nur vorhanden, dann hört es bei mir schon wieder auf. Ja, also meine vier sind besetzt, ein Switch hängt auch noch dran. Ja. Also ich meine, man kann hier zwar einen Switch dranhängen, ja, aber dann läuft die Kommunikation ja auch über den Switch. Und nee, also da möchte ich schon ein paar Anschlüsse mehr haben. Ja. Aber das Gerät wird auch dann nicht für mich sein und vielleicht auch nicht für die Leute, die jetzt den Uncast hören. Das ist eher für die Leute, die jetzt eben hier sich ein Handy kaufen und dann nicht wissen, ja, um Himmels, wie komme ich jetzt daheim ins Internet damit? Ja, ich will doch nicht über meinen Mobilfunkbetreiber mit den 500 Megabyte Datenkontingent ins Internet, wenn ich daheim bin, sondern ich will hier, ne? Und statt den Sohnemann anzurufen oder den Nachbarn, Hilfe, ich brauche deine Hilfe. Ja, dann ist es mit dem Router einfacher. Anschließen, anschalten, Knöpfchen drücken, alle Geräte verbinden sich, benutzen, fertig. Ja. Muss es auch gehen. Ja. Also, ich hoffe, es gibt von dieser Version noch eine Pro-Version, denn, wie gesagt, die Zukunftssicherheit gefällt mir schon sehr gut. Es ist übrigens auch eine Richtfunkantenne drin. Es hat eine normale Antenne, die normal abstrahlt. Aber wenn ihr einen Brennpunkt habt, zum Beispiel der besonders weit weg ist, also in den entferntesten Winkel eurer Wohnung oder vielleicht auf euer Grundstück im Garten draußen, ja, dann könnt ihr den Router so ausrichten, dass der Hauptfunkkegel, ja, also der Richtfunkkegel in diese Richtung zeigt. Damit könnt ihr wesentlich weiter mit dem Router in Kontakt treten als jetzt in der übrigen Umgebung rund um den Router herum. Ja, das finde ich auch ganz, ganz gut, denn das Problem ist ja immer, wenn man so einen Router, je nachdem, wo man denn an welcher Stelle man den hat, ja, dann tut man den Nachbarn mehr versorgen mit Wi-Fi als sich selbst. Ja, ja, da muss man voll aufdrehen von der Leistung her. Ja, also auf 100% schalten. Ja, dann hat die ganze Nachbarschaft dieses WLAN sozusagen und stört dem denn ihre Frequenz natürlich auch, also seid nett zu den Nachbarn, ja. Und so könnt ihr dann die Leistung etwas herunterfahren, aber den Richtfunkkegel eben in die Wohnung so richten, dass das auch im entferntesten Winkel eurer Wohnung verfügbar ist, dafür nicht über das Grundstück rüber zum Nachbarn. Ja. Also das ist auch eine schöne Sache. Ja. Es ist ein richtiger Lautsprecher drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nur für diese Ultraschalltöne drin sind. Der hat nämlich 3 Watt. Vielleicht ist ja was dran, was hier diese Webseite geschrieben hat. Und es kommt früher oder später tatsächlich noch Funktionen in den Router, die eben so Ähnliches ermöglichen, was jetzt mit dem Amazon Echo ist. Dass man also diesem Router auch Fragen stellen kann und dann halt direkt über Google zugreifen kann, ja, sowas wie Google Now, bloß ohne Display, ohne Handy, über einen Router, auch nicht schlecht. Und auch das Software-Update für die Tech-Geeks, die werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich das jetzt gleich sag, weil die vermutlich sagen, um Himmels Willen, niemals, ich will volle Kontrolle haben über die Updates. Aber hier ist es so, dieser Router tut sich ständig im Hintergrund updaten und auch neue Funktionen hinzufügen, ohne dass der Benutzer irgendetwas davon machen muss. Also die Plattform ist sehr, sehr zukunftssicher aufgebaut, so dass also auch per Software Funktionen aktiviert werden können, ja, wenn vorhanden. Und auch hier macht das Management alles komplett, dieser Router. Zum Beispiel könnt ihr mir vorstellen, in Zukunft vielleicht habt ihr dann ein Weave-Gerät, ja, und dann erkennt der Router, hoppla, da ist ein Weave-Gerät drauf, dafür haben wir eine andere Softwareversion, lädt die Softwareversion runter, installiert die und zack. Ja, wunderbar. Also sowas ist dann auch für normale Benutzer super, weil ich kann euch sagen, ein normaler Benutzer wird niemals seinen Router updaten und das heißt, diese Leute sind haben Tür und Tor offen für Hackangriffe. Ja. Wie oft ist die Firmware schon kritisch, es sind schon kritische Patches geschickt worden. Ja, das ist nicht nur bei Fritzbox so, das ist eigentlich bei fast jedem Router so. Und die sind wirklich extremst wichtig, diese Patches. Und ich kenne wirklich niemand, niemand, selbst die sich noch relativ gut mit den mit Handys und Computern und so weiter auskennen, ja, noch nicht mal die updaten den Router. Ich glaube, ich bin der Einzige von allen, die ich kenne, persönlich, die den Router updaten. Ja, und das ist schon äußerst bedenklich. Von daher ist es vielleicht wirklich besser, dass die normalen Benutzer, die eben, und dafür ist eben dieses Gerät gedacht, die eben hier keine Tech-Profis sind, dass die wenigstens die Updates automatisch bekommen, damit sie wenigstens nicht komplett hier frei da rumfunken. Gut, also Fotos, Updates, um zum nächsten Thema zu kommen. Es gab ein kleines Update, ist kein Meilenstein, also ja, es fehlt noch viel, da muss noch viel gemacht werden, um auch nur annähernd an die Funktionsvielfalt von Google Plus Fotos zu kommen. Ja. Aber immerhin wurde jetzt etwas eingefügt, man kann jetzt Videos schneiden, ja, und auch in Alben die Position der einzelnen Bilder per Track and Drop verändern. Leider kann man immer noch nicht das Datum ändern, ein Muss, meiner Meinung nach, um eben die Fotobibliothek auch richtig zu verwalten an sich. Aber Nachtigall, ich höre dir trapsen, da wird schon, ich glaube, es wird hier so eher in die Richtung gehen wie bei Google Docs, die Verwaltung, Google Drive, ja, wo man dann überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hat, das Datum zu ändern, was natürlich total blöde ist. Wenn die Bilder nämlich kein EXIF-Dateiinformationen haben und der Computer dann eben die Daten nimmt vom zum Beispiel letzten Mal kopieren auf die Festplatte oder letztes Backup, ja, und dann hat man nämlich ein Riesenproblem, das ist mir schon passiert. Auf einmal habe ich 100 Bilder von was weiß ich 2000 2006 habe ich bei 2015 drin. Und kriegt die nicht mehr weg. Herzlichen Glückwunsch, super. Vielen Dank auch Google. Das ist totaler Mist, Bullshit. Ja, heute habe ich schon zum zweiten Mal gesagt. Ja. Aber okay, so langsam, aber sicher geht hier die Definition, geht hier die gehen hier die Updates hoch und ja, mal sehen. Aber ich glaube, wie gesagt, es wird keine Möglichkeit mehr geben, jemals das Datum zu ändern, dann, ja, das wäre äußerst schlecht. Ja, Pebble Time hat ebenfalls ein Update bekommen und hat jetzt erweiterte Benachrichtigungsfunktionen. Das wird auch immer wieder verbessert, finde ich auch sehr, sehr gut. Man darf erwarten, dass eben auch nicht nur die Pebble Time dieses Update bekommt, sondern irgendwann auch die normale Pebble Software. Bisher war das immer so. Denn die soll übrigens auch noch diese Timeline, wie sie bei der Pebble Time eben vorhanden ist, die soll auch noch für die Original Pebble umgesetzt werden. Also auch da wird man noch ein größeres Update erwarten. Ich denke, hier in dem Zuge wird es dann auch gleich einfließen mit diesen erweiterten Benachrichtigungen, was ich eigentlich gar nicht schlecht finde, weil da ist noch so ein bisschen Potenzial vorhanden bei den Notifications. Die könnten da besser behandelt werden. Ich finde es echt nervig, dass man die Android Wear App installiert haben muss, um diese erweiterten Benachrichtigungen im Moment zu nutzen. Das verbraucht natürlich wieder extra Speichern, ist total unnötig, aber das ist kein Problem von Google, sondern das ist ein Google gemacht, Entschuldigung, kein Problem von Pebble, sondern das ist ein Problem von Google. Die haben nämlich offenbar in ihre APIs und in ihre Richtlinien das so eingebaut, dass das eine App prüft, ist Android Wear vorhanden? Okay, wenn ja, dann biete ich diese Wear-Funktionen an. Wenn nicht, dann kann das Programm diese Wear-Funktion nicht ausführen. Die Pebble Original und Pebble Time kann ja Android Wear Notifications verarbeiten, ja. Aber wenn das Programm sagt, nö, da ist ja kein Android Wear drauf, also dann biete ich diese Funktion auch nicht an, dann kann die Pebble Software auch nichts mehr machen. Ja. Deswegen muss man ganz offiziell Android Wear installieren um die Pebble-Software nutzen zu können für die erweiterten Notifications. Sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Joe, Huawei Nexus 6 2015 geleakt. Ist das jetzt richtig? Ist es wirklich das Nexus 6 2015? Na, na, na? Es sieht ganz so aus. Auch hier eine Reihe am Handy, ja, die so ein bisschen erhöht ist, wo dann die Kamera drin ist und auch der Blitz. Größe 5,7 Zoll, offenbar ist natürlich immer noch nicht offiziell, aber man kann davon ausgehen, denn anhand von den Fotos kann man das ja etwa abschätzen und deswegen wird es wohl ein 5,7 Zoll Display sein. 3500 mAh Akku wird gemunkelt, Snapdragon 810 Prozessor. Und auch hier, das erwartet man natürlich irgendwann im dritten Quartal. Ich würde das mal nicht ganz so für bare Münze nehmen, ja, also vielleicht auch noch etwas länger. Es wird immer noch spekuliert, welches Telefon wird überhaupt vorgestellt. Unwahrscheinlich wäre, dass alle vorgestellt werden, ja, aber Google hat in letzter Zeit so viel Unwahrscheinliches getan. Ja, Google macht das Unwahrscheinliche wahrscheinlich. Das habe ich in letzter Zeit öfters gelernt. Ja. Also Ausschau halten, Huawei Nexus 6. Ja, es scheint auch diesmal jetzt festzustehen, es ist von Huawei. Das freut mich besonders. LG G-Pad 2 10.1 wird auf der IFA vertreten sein. Ha! Und wird ein 2,26 GHz Snapdragon 800 System haben mit 3 GB RAM, Adreno 330 GPU, 5 MP Kamera hinten, 2 MP Kamera für die Selfies und 7400 mAh Akku. Wunderbar, das kann ich euch gleich schon mal sagen. Ich habe einen 7300 mAh Pipo gehabt. Da könnt ihr auch mal 3 Tage durchhalten, ja? Das geht schon mal. Und das ist eine schöne Geschichte. Das G-Pad an sich finde ich ja interessant. Ich habe bisher nur das 8.0 gesehen. Das hat mir aber auf Anhieb gefallen eigentlich. Leider war keine Telefonfunktion vorhanden. Für mich deswegen interessant. Aber das 10.1 wird für reine Tablet-Anwender dann doch, denke ich, interessant sein. Vor allem darf man hier auch einen ganz guten Preis erwarten. Ähnlich wie bei dem G-Pad 2 8.0 wird das G-Pad 2 10.1 sicherlich kein hochpreisiges Gerät sein. Aber dennoch, denke ich, von den Leistungsdaten her, ganz ordentlich. Ja, und vor allem die Akkulaufzeit, da darf man sich etliches davon erhoffen. Am 4. September soll das Teil dann gezeigt werden. Wer es noch nicht mitbekommen hat, bei Playbooks gab es ebenfalls ein Update. Ja, und zwar kann man jetzt aus den Notizen, die man zu E-Books macht, auch ein Google Docs-Dokument machen. Das ist wirklich nicht schlecht. Also Notes, die Highlights und Bookmarks werden als Dokument abgespeichert im Google Docs. Das ist irre praktisch und für Recherchen unglaublich toll. Also das heißt, ihr könnt zum Beispiel jetzt, wenn ihr ein E-Book liest, könnt ihr einen Text markieren, ja, diesen Abschnitt, zack, könnt sagen, das sende ich jetzt an Google Docs. Oder das wird abgespeichert. Ihr müsst eigentlich nichts groß machen, wenn ihr diese Funktion aktiviert habt, dass das eben Notizen auch dort bei Google Docs abgespeichert werden, dann wird es automatisch passieren und ihr könnt es dann quasi sehen als eine einzelne ja, Datei bei Google Docs, wo ihr auch eure Notizen und Highlights, also der ausgewählte Text dann eben habt. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist doch cool. Da könnt ihr ein richtiges kleines Sammelsurium euch erstellen, ja. Und auch hier bei den E-Books ist ja auch manchmal so, dass man nicht alles komfortabel durchsuchen kann und so könnt ihr dann wichtige Informationen gleich rausnehmen und dort dann in so eine Google Docs-Datei einzeln zusammenfassen. Ich finde das absolut Wahnsinn und es wird für jeden, der mit Büchern umgeht, vor allem mit Lernbüchern, Sachbüchern, wird da wirklich eine tolle Erleichterung finden, meiner Na Meinung nach. Jawohl, genau, das waren die News. Und jetzt komme ich mal zu den Community-Geschichten. 8-Bit-Icons, das hat mir der Mario geschickt. Hoppla, da habe ich ein kleines Problem drin. Also schöne 8-Bit-Icons für Launcher wie zum Beispiel wie heißt dieser Nova HD, ja, und etliche andere, bei denen man Icon-Pads, Icon-Sets hier laden kann, ja. Das Icon Pack nennt sich 18. 18, keine Ahnung, was das so, was das damit auf sich hat, ja. Aber offenbar, ja, irgendwie wird das was bedeuten. Ich kann leider nicht suchen nach diesen Dingen. Ach, das ist ein bisschen blöd. Also wenn ihr jetzt nach dem Icon Pack sucht und einfach nur 18 eingibt, wird es schlecht. Ich guck mal, Eigenpack 18. Nein, findet es auch nicht. Na toll. Also ich guck nachher noch nach der Adresse und setze es natürlich rein und könnt ihr einfach komfortabel über die Shownotes gehen. Vielen Dank, Mario, für diesen Link. Das sieht nämlich alles super toll aus. Richtig 8-Bit, also so richtig blockig, ja, aber natürlich die gewohnten Icons wie Chrome, Hangouts und so weiter, eben in 8-Bit-Look. Finde ich super. Android als Standuhr beziehungsweise als Wecker. Der Alexander hat da geschrieben: Ich will mein älteres Android-Gerät zur Standuhr-Wecker umfunktionieren. Dazu brauche ich eine passende Wecker-App. Ich hätte gerne eine App, die Weckzeiten über mehrere Geräte hinweg synchronisiert, sodass ich auf Handy 1 die Weckzeit einstellen kann, diese auf Handy 2 übernommen wird. Kann da auf Anhieb jemand etwas empfehlen? Der Metzbike hat dann hier schon mal einen Link geschickt. Timely nennt sich das, glaube ich, ja. Da weiß ich jetzt nicht genau, ja, das hat wahrscheinlich eine Synchronisation. Wenn das mit der Synchronisation nicht unbedingt hätte sein müssen, dann hätte ich auch One Night Stand empfohlen, ja, also, ja, nee, jetzt nicht, das ist kein Aufruf jetzt, ne, hier Eskapaden zu veranstalten, nein, so heißt die App One Night Stand, One Night Stand, und die läuft seit Jahren bei mir ohne Murren auf verschiedenen Geräten, nicht ein einziger Absturz in der Zeit, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, ja, denn wenn so eine App abstürzen würde, einfach so, und dann würde man nicht geweckt werden, ich glaube, das wäre äußerst übel, da ja, wird schon mal das Handy an die Wand fliegen. Ich habe so ein eigenes Gerät, ich habe so ein altes, also ältere Geräte, die ich dann nehme zum also als Uhr, ja, und da sieht es dann eben auch entsprechend, wow, cool aus. Man kann hier die Farben verändern. Es ist One Night Stand ist bewusst sehr, sehr simpel gehalten, ja. Aber das ist, glaube ich, für so eine Uhr auch ganz, ganz gut. Ja. Gut, aber leider halt, wie gesagt, ohne Synchronisierung. Dafür mit Weather Updates kann man sich noch einblenden lassen. Ja, wenn man nicht zu weit weg ist, kann man die auch sehen. Kann die Schrift verändern, auch die Größe von der Schrift und. Ja. Okay. Und was war noch? Ja, genau, ein Vorschlag, einfach Software. Auch vom Alexander. Es gibt Angebot im Play Store. Diese Woche gibt's für 10 Cent RuneScapes, A-Kalender. Das ist sehr schön, übrigens, A-Kalender. Und in den nächsten Wochen sollen dann weitere Folgen für 10 Cent. Sleepy Cycle, Alarm Clock, Moorhuhn Deluxe, oh Gott, Ultimate Guitar Tabs, Chords and Monopoly, My Diet Coach, und ab 14.09. dann auch die kleine Raupe Nimasat, ah, das will ich mal holen, Colin McRae Rally, das ist interessant, ein Paper Kamera, Hitman Sniper, und dann am 28.09. Ski Safari Adventure Time. Also man kann hier in den nächsten Wochen jeweils dann solche netten 10 Cent Angebote finden. Das ist doch mal was. Danke, Alexander, für den Hinweis. Das ist sicherlich für viele interessant. Gut. Dann komme ich mal zur App der Woche. Fallout Shelter. Genau, ich hab letzte Woche ja schon damit gedroht. Hab mir es dann jetzt auch installiert und hab's getestet und muss ganz klar sagen, ja, das ist eine App, der Woche auf jeden Fall wert. Wer damit noch nichts anfangen kann, Fallout Shelter, ja, das ist genau dieses Fallout von Bethesda, nur dass es sich hier eben um eine, naja, sagen wir mal, so eine so Sim-City, unterirdisch Aufbau, Simulation, ähnlich handelt. Naja, Sim-City kann man eigentlich nicht sagen. Aber es sind Plattformen, ja, ihr müsst Räume einrichten, oder anlegen, die entsprechend versorgen, zum Beispiel Strom, Wasser, Essen, Nahrung also produzieren und natürlich dann auch die Quartiere, in denen können sich dann die Leute rumlümmeln und auch Nachwuchs produzieren, soll ja vorkommen, ne? Und dann geht es dort eben weiter. Um weitere Sachen zu finden, könnt ihr auch Leute rausschicken, ja, in die postapokalyptische Atomwüste, ja, um dort nach allerhand Gegenständen zu suchen, die er braucht, um hier zu überleben. Denn tja, das Leben auf der Erde hat sich hauptsächlich in diese Shelters verlegt. Allerdings die Banditen, die Räuber, die außerhalb leben, scheinen dort langsam aber sicher auch wieder Fuß zu fassen. Das heißt, es gibt jetzt quasi mehrere Parteien sozusagen, ja, und ihr seid halt ein Aufseher von diesem Fallout-Shelter-Nummer, könnt ihr euch dann selbst aussuchen, ja, und dann müsst ihr dafür sorgen, dass eben hier auch das Ganze fluppt. Ja, das heißt, ihr müsst für Nahrung sorgen und so weiter. Und ihr müsst euch auch schützen gegen Angreifer. Ja. Das müsst ihr alles mit einbeziehen. Und das ist am Anfang ist es noch relativ leicht, aber dann muss ich sagen, wird's recht schnell auch langwierig vor allem. Was jetzt nicht unbedingt so ein Nachteil ist, sage ich mal. Also die Aufbausimulation läuft langsam ab, wenn ihr kein Geld ausgibt. Ganz einfach, ja. Wie fast immer jetzt ist auch hier In-App Purchases drin. Die App so ist kostenlos, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Aber wenn ihr schneller vorankommen wollt, müsst ihr Geld ausgeben. Ja, ansonsten könnt ihr das spielen ganz ohne Kohle, aber dann braucht ihr Zeit, Wochen, Monate, was halt sonst innerhalb von Tagen vielleicht gehen würde. Ja. Das ist ganz klar. Wer also Zeit hat oder Geld, dem ist es also auf also zu empfehlen. Es ist wirklich schön gemacht. Die Grafik ist auch okay. Ich meine, es haut einem jetzt nicht vom Sockel, aber ist passend, ist okay. Das Flair ist natürlich vorhanden durch dieses Fallout. Wer das schon mal gespielt hat, wird das sofort hier sich heimisch fühlen wieder. Ja. Und von daher auf jeden Fall App der Woche wert, meiner Meinung nach. Gut, dann sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur ja damit Google Plus Uncast und die Uncast Community auswählen. Dort könnt ihr dann alles loswerden. Gibt es noch was Spezielles? Ja, genau, heute natürlich die vielen Links, ja, die ich eben auch schon angesprochen habe, die 8-Bit-Icons setze ich jetzt gleich noch mit dazu. Dann findet ihr die auch hoffentlich schön. Danke, dass ihr zugehört habt und ja, die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, indem wir an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Nur mal ganz kurz, wegen nächste Woche eventuell könnte es Schwierigkeiten geben, vielleicht nicht ganz pünktlich, ja, oder nicht in der gewohnten Qualität, weil der Internetprovider hier bei mir einen neuen Anschluss legt und das heißt also, es könnte Verzögerungen geben. Keine Panik auf der Titanic, irgendwie werde ich die Audiodateien dann schon rüberschaufeln, es könnte nur vielleicht sich mal verzögern. Aber es wird irgendwie gehen. Okay, dann bis nächste Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich dann bis nächste Woche. Genau. Tschüss.